Ein Sprecher des Außenministeriums der DVK antwortete am 18. Juli auf die Fragen des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass sich die USA für den Raub des diplomatischen Briefes der DVK in New York entschuldigten und diesen zurückgaben. Der Sprecher sagte wie folgt: Wie schon berichtet, wurde am 6. Juni im Kennedy-Flughafen in New York der diplomatische Brief der DVK-Delegation, die nach der Teilnahme an der Tagung der Vertragsstaaten für die Konvention über Behindertenrechte in New York in die Heimat zurückkehren wollte, durch die gesetzwidrige Provokation der USA geraubt. Die Regierung der DVK brandmachte diese Tat als eine unzulässige Verletzung des Souveränitätsrechts der DVK und eine verruchte Provokation, verurteilte diese scharf und verlangte von den USA mit Nachdruck, den Sachverhalt darüber zu klären und sich auf Regierungsebene offiziell zu entschuldigen. Auf der Sitzung des UNO-Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland, die auf Antrag der DVK einberufen wurde, gaben der Vertreter Zyperns in der UNO, der im Ausschuss den Vorsitz führt, und weitere Vertreter von mehreren Ländern wie China, Russland, Kuba und Syrien zu, dass der gewaltsame Raub des diplomatischen Briefes der DVK durch die USA eine Verletzung des Souveränitätsrechts sei, die sehr ernsthaft sei und keinesfalls geduldet werden solle. Das US-Außenministerium gestand, dass die betreffenden Sicherheitsmitarbeiter einen Fehler begangen hätten und behauptete, dass dieser Fehler darauf zurückzuführen sei, dass die innere Sicherheit der USA sehr instabil sei und so die Sicherheitsmitarbeiter überempfindlich geworden seien. So bat es um Verständnis dafür und entschuldigte sich im Namen der US-Regierung offiziell. Dann wurde der diplomatische Brief der DVK-Seite allesamt zurückgegeben. Die USA sollen aus diesem Fall eine gebührende Lehre ziehen und nie wieder durch den groben Verstoß gegen das Völkerrecht und die Normen die Souveränität anderer Länder verletzen.